Erster dann sprach der Herr wieder zu mir und gab mir eine neue Botschaft. Zweiter er sagte, du sollst hier an diesem Ort nicht heiraten und keine Söhne oder Töchter haben, 3. Denn der Herr erklärt, was mit den Kindern geschehen wird, die hier geboren werden, und mit ihren Eltern, die in diesem Land leben. Vierter sie werden an schrecklichen Krankheiten sterben, ohne dass jemand um sie weint oder sie begräbt, so dass ihre Körper wie Abfall auf den Feldern liegen bleiben. Sie werden durch das Schwert oder durch Hunger umkommen, und ihre Leichen werden von Vögeln und wilden Tieren gefressen. Fünfter der Herr sagte weiter, gehe in kein Haus, in dem man trauert, und zeige kein Mitleid, weil ich diesem Volk meinen Frieden, meine Gnade und mein Erbarmen entzogen habe, 6. Sowohl wichtige als auch einfache Menschen werden in diesem Land sterben, aber niemand wird sie begraben oder die üblichen Trauerrituale für sie durchführen. Siebter niemand wird den Trauernden Brot oder einen Becher Wein geben, um sie über den Verlust ihrer Eltern zu trösten, da der Schmerz zu groß sein wird. Achter du sollst auch kein Haus betreten, in dem gefeiert wird, um dich mit den Leuten zum Essen und Trinken hinzusetzen. Neunter denn der Herr, der Gott Israels, sagt, ich werde dafür sorgen, dass die fröhlichen Lieder und die Freude bei Hochzeiten an diesem Ort bald aufhören, 10. Wenn du dem Volk diese Botschaft verkündest, werden sie dich fragen, warum der Herr ihnen so viel Unglück androht und welche Sünden sie gegen ihn begangen haben. Elfter dann sollst du ihnen antworten, eure Vorfahren haben mich verlassen, anderen Göttern gedient und meine Gesetze missachtet, sagt der Herr, 12. Ihr aber habt euch noch schlimmer verhalten als eure Vorfahren, weil jeder von euch starrsinnig seinem eigenen bösen Willen folgt, anstatt auf mich zu hören. 13. Deshalb werde ich euch aus diesem Land in ein unbekanntes Land werfen, wo ihr Tag und Nacht fremden Göttern dienen müsst, da ich kein Mitleid mehr mit euch habe. 14. Doch der Herr sagt auch, dass eine Zeit kommen wird, in der man nicht mehr nur an die Befreiung aus Ägypten erinnern wird. 15. Stattdessen wird man sagen, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus dem Norden und aus allen Ländern zurückgebracht hat, in die er sie vertrieben hatte, 16. Ich werde viele Fischer und Jäger schicken, sagt der Herr, damit sie mein Volk überall suchen und sie sogar in den Bergen und Felsspalten finden, 17. Denn ich beobachte genau, was sie tun, und ihre Sünden sind vor meinen Augen nicht verborgen, egal wie sehr sie sich verstecken. 18. Zuerst werde ich sie jedoch doppelt für ihre Sünden bestrafen, weil sie mein Land mit ihren abscheulichen Götzenfiguren schmutzig gemacht haben. 19. Herr, du bist meine Kraft und mein Schutz in der Not, zu dir werden Völker aus der ganzen Welt kommen und zugeben, dass ihre Götzen wertlos und betrügerisch waren. 20. Kann ein Mensch sich etwa selbst Götter machen? Solche Dinge sind in Wirklichkeit gar keine Götter. 21. Deshalb werde ich ihnen dieses Mal meine Macht und meine Stärke zeigen, damit sie endlich erkennen, dass mein Name der Herr ist.